lasst die Zeit und kluge Köpfe für euch arbeiten. Jeder Tag steht meinem Sohn zu sehen, nicht was über ihn geschieht. Das ist noch in euren Verlangen gegeben. Und wenn aus Mainz verleiten wollt ihr den Fürsten versammelt sein, was an Werk und Wort ihr das der Menschen Geist hervorbringt. Ein deutsches Rom am Rhein, nehmt dies Geschenk als Zeugen für mein Wort hin. Kniet nieder, es ist der Leib des heiligen Martin. Mit Leiter Herzlichkeit in Himmel da. Verbrennen. Man nennt sie ketzerisch, doch sie sind voll Gottesfurcht, wie irgendeine fromme Schrift. Man hat es, wer befiehlt das? Der römische Legat. Es unterbleibt. Entschieden alle Fürsten so, vom Zwiespalt wären wir bald frei. Nehmt unseren tiefsten Dank. Nun verzieh oft, was ihr euch an Freiheit nahmt. Es kann den Ungehorsam niemals dulden. Müssen brennen. Ich kann mich nicht gegen den Geist vergehen. Ein Geist nur ist's, der des Gehorsams. Ein Priester, der sich widersetzt, muss fallen. Dann wieder Willen und Wissen verbrennt die Bücher. Stehen. Du nimmst alles, was an Stoffen herrlich und kostbar ist. Erfinde Unirdisches, dass die Seele des Andächtigen nicht weiß um ihre Erhebung. Verbrennen, wird sich der Mainzer Bürger weigern, Geld zu leihen. Wer malt uns dann Altäre? Mir fällt nicht mehr ein Taler aus der Tasche. Wie groß ist die Summe, die mir das Kapitel gibt? 12 Wein und Roggen sind auf Jahre verpfändet. Ich kann nicht einmal gern sein Haus lösen. Nehmt für Höchstgeld auf. Geschah schon. Ein neuer Ablass. Diese Quelle hat uns Wittenberg abgedämmt. Setzt den Zins hinab, gibt schlechtes Geld, das verringert Maß und Gewicht. Das bedeutet Aufstand und Krieg. So überrede den Riedinger, ich erfülle ihm jede Forderung. Locke ihn, zwinge ihn, fange ihn ein. Es muss doch irgendwo noch Geld zu haben sein. Nicht so 600 Reiter stellen und mit Geld den Kampf gegen die Mauern unterstützen. Als ich durch das Land ritt, traf ich einen Reitermann. Der gab sein Pferd dem Bauernführer Schwalb zur Flucht. Den Feind, den man seit langem sucht, entzieht er der verliebten Strafe. Hier steht er, glaub ich, Waffen herbei. Was erzählt, stimmt es? Ja. Keiner rührt ihn an. Was ist hier zu mir? Sag, warum du das tatst. So große Not an und so auf der Seite der Bedrängten. Ein Fürst, gebe kein Beispiel der Unmenschlichkeit, helfe nicht den Heiligen, breche nicht des Volkes Herrn. Schickt eine Drohne, gebt dem Ort Neuheit, begeht nicht, was euch schuldig macht. Und ich will euch dienen und tun, was ihr wollt, all mein Leben lang. Ein Verbrecher den Tod verdient er. Viele denken ebenso. Ließe mir mein Amt freie Wahl, wie dir das deine verfolgte, ich oft bessere Ziele. Und binden Verträge, bindet mich, zwingt mich mit Zippen und Schrift, in der Kunst entscheide ich frei. Tut ihr, was die Verträge von uns fordern, mir missfällt es sehr, ich nicht fremde Hände treiben. Verrichte, was wir aufgetragen. Wir alle bleiben haften in unseren Grenzen. Meine Brüder, kann er denn nehmen? Kraft in Frage. Keinen Schritt wollt ihr ihn richten, lernt ihn verstehen. Wenn ihr zum Teufel